Windpark versus Paragrafenwald. Hürden aus dem Baurecht. Wer ein Windrad aufstellen will, braucht also eine Vielzahl unterschiedlicher Genehmigungen. Eine erste Hürde ist das Baurecht. Die eine Hälfte des Baurechts nennt sich Bauordnungsrecht und das ist Landesrecht. Das heißt, jedes Bundesland hat seine eigene Bauordnung, in der zum Beispiel Anforderungen an den Brandschutz festgelegt sind. Hier läuft der Windkraftausbau meistens noch halbwegs flüssig, denn Windräder sind normalerweise sicher. Dafür macht die andere Hälfte des Baurechts, das Bauplanungsrecht, umso mehr Probleme. Darin geht es um die Frage, wo genau überhaupt welche Bauwerke errichtet werden dürfen. Die Vorschriften dafür sind im Baugesetzbuch des Bundes geregelt. Besonders wichtig für den Windkraftausbau ist § 35 des Baugesetzbuches, der das Bauen im Außenbereich regelt. Und regeln heißt im Außenbereich normalerweise verbieten, denn die Landschaft soll nicht zugebaut und zersiedelt werden. Bauwerke sollen in zusammenhängenden Siedlungen errichtet werden. Die Natur soll außerhalb von Siedlungen möglichst ihre Ruhe haben. Das ist im Prinzip sinnvoll. Vorhaben im Außenbereich sind daher nur dann zulässig, wenn ihnen keine öffentlichen Belange entgegenstehen. Aber von öffentlichem Belang kann vieles sein. Die geplante Windkraftanlage kann dem Flächennutzungsplan widersprechen, also einem staatlich festgelegten Plan, wie bestimmte Flächen genutzt werden dürfen, oder das Windrad steht einem anderen Landschaftsplan im Weg. Windräder können auch dem Natur- und Artenschutz widersprechen. Sobald es solche öffentlichen Belange gibt, hat es die Windkraft automatisch schwer. Denn interessanterweise galt der Bau einer Windkraftanlage zur Erzeugung von sauberem und billigem Strom lange nicht als öffentlicher Belang und hatte deshalb auch rechtlich weniger Gewicht. Wenn eine Behörde bei einem bestimmten geplanten Standort Interessen gegeneinander abwägen musste, hatten bisher andere öffentliche Belange in der Regel mehr Gewicht als die Errichtung des Windrads. Das hat die Ampel vor kurzem geändert. Neue Windräder liegen jetzt im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Aber ob das reichen wird, damit sie die Hürde des § 35 Baugesetzbuch nehmen? Dazu später mehr. Raumplanung und Regionalplanung. Ein öffentlicher Belang, gegen den die Windkraft bisher besonders schlechte Chancen hatte, ist die Raumplanung. Diese regelt für größere Regionen die Frage, wie die Landschaft genutzt werden soll, etwa für Siedlungen, für die Landwirtschaft oder als Naturschutzgebiet. Maßgeblich sind dafür zunächst die Raumordnungspläne der Bundesländer. Die genauen Details dazu sind in der Regionalplanung festgelegt. Jedes Bundesland hat unterschiedlich viele Regionalpläne, Bayern etwa 18, Brandenburg theoretisch 5, die aber gerade neu aufgestellt werden, um Flächen für die Windkraft auszuweisen. Seit dem Wind-an-Land-Gesetz vom Sommer 2022 müssen alle Bundesländer rund 2% ihrer Fläche als Windenergiegebiete ausweisen. Ein Mittel dazu sind die Regionalpläne, mit denen sogenannte Windvorranggebiete festgelegt werden können. In diesem Fall darf in diesen Gebieten nichts geplant werden, was die Windkraft behindert. Hessen etwa weist in allen seinen 3 Regionalplänen Flächen für Windkraft aus. Das vereinfacht die Genehmigung in diesen Gebieten erheblich. Trotz dieser Möglichkeiten bremst die gegenwärtige Praxis der Regionalplanung den Windkraftausbau massiv. Denn die Regionalpläne müssen erst einmal in einem jahrelangen Verfahren aufgestellt werden. Und das ist insgesamt so komplex, dass neue Regionalpläne viel Angriffsfläche bieten und jederzeit von irgendjemandem beklagt werden können. Zwar führt nicht jeder Verfahrensfehler dazu, dass mit der Planung bei Null begonnen werden muss. Im Gegenteil gilt nach § 11 des Raumordnungsgesetzes gerade der Grundsatz der Planerhaltung. Einmal aufgestellte Pläne sollen möglichst gerettet werden. Dazu gibt es sogar ein speziell ergänzendes Planungsverfahren. Doch auch solche Verfahren kosten viel Zeit.